ca. 6 Uhr gesperrt. Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Die heutige Sendung ist Jimi Hendrix gewidmet. Er starb heute, vor 40 Jahren, in London, in den Morgenstunden des 18. September 1970. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Nothing can harm me at all. My worries seem so very small with my waterfall. I can see my rainbow calling me through the of my waterfall. Some people say daydreamers for the lazy-minded fools with nothing else to do. So let them laugh at me. So just as long as I have see me through, I have nothing to lose. Long as I have you. Waterfall, don't ever change your ways. Fall with me for a million days. Oh, my waterfall. Das war die erste einer Reihe von zärtlichen Balladen, die von Jimi Hendrix veröffentlicht wurden. May This Be Love erschien ursprünglich auf der Debüt-LP der Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced, im Mai 1967. Besungen wird in diesem Lied ein Wasserfall und seine paradiesische Wirkung. Er vermittelt den Eindruck, dass nichts einem etwas anhaben kann, all die Sorgen scheinen unbedeutend, durch den Wassernebel ist ein Regenbogen erkennbar. Komm her, scheint der Regenbogen zu sagen. Der nächste Songteil klingt dann etwas nüchterner. Manche Leute sagen, Tagträumen sei etwas für denkfaule Narren, die sonst nichts zu tun haben. Aber lass sie über mich lachen, solange du auf mich aufpasst, habe ich nichts zu verlieren. Da der Song May This Be Love heißt, also ob das Liebe ist, kann man davon ausgehen, dass der Wasserfall ein Symbol für eine geliebte Person ist. Der britische Journalist Charles Shamari hat sehr einfühlsam das Frauenbild, das in Songs wie May This Be Love oder Little Wing zum Ausdruck kommt, und die poetische Bildersprache von Hendrix beschrieben. Wer mehr über Jimi Hendrix Songtexte lesen möchte, dem sei die Lektüre von Charles Shamari empfohlen. Crosstown Traffic heißt ein exzellentes Buch über Hendrix, sein Werk und Umfeld. Es erschien erstmals 1989 und ist auch in deutscher Übersetzung erhältlich. Knapp 2 Stunden in Memoriam Jimi Hendrix gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Da seine Hits eh die meisten kennen, sind heute Nacht ein paar Raritäten und seltener präsentierte Aufnahmen zu hören. Ungefähr 40 Versionen der Jimi Hendrix-Nummer Machine Gun sind auf Tonträgern überliefert, berichtete unlängst ein englischer Journalist. Erstmals erschien Machine Gun auf der Live-LP Band of Gypsies im Frühjahr 1970. Diese zuerst veröffentlichte Version gilt einer Menge Leute als eine der Sternstunden von Hendrix. Zu Recht. Die folgende Version von Machine Gun klingt aber auch so, als ob Hendrix eine Menge zum Thema Krieg zu sagen hatte. Might have just been here and there. Distinguish us from the cowboy. I'd like to do this one for, hate to say it, there's a lot of truth we have to face up to. The ideas, the solutions, and so forth and so on. But still, we got dedications to all the soldiers that were fighting in Chicago and that are in jail. All the soldiers in New York, Florida, right here in Berkeley. Especially the soldiers in Berkeley. Oh, yes, the soldiers in Vietnam, too, this is dedicated to. Thank you. Jimi Hendrix zusammen mit dem Bassisten Billy Cox und dem Drummer Mitch Mitchell am 30. Mai 1970 im Berkeley Community Theater in Kalifornien. Zu hören war ein Ausschnitt aus der ersten Show des Abends. Sie wurde erst vor ein paar Jahren offiziell auf CD veröffentlicht. Machine Gun heißt die Nummer. Ungefähr 40 Versionen von Machine Gun sind auf Tonträgern zwischen LP und YouTube überliefert. Und wie bei improvisierenden Jazzmusikern lohnt sich auch bei Jimi Hendrix und Kollegen das Anhören immer noch einer weiteren Fassung eines Standards. Genau gleich klangen die Versionen von Machine Gun und der anderen Songs im Repertoire von Jimi Hendrix nie. Abgesehen von ein paar Eingangsphrasen von Soli und Spielfiguren und Ideen, die immer mal wieder auftauchten, waren die Soli von Hendrix wirklich aus dem Moment geboren, wirklich improvisiert. Deshalb gibt's hier im Deutschlandfunk in der zweiten Soundcheck-Stunde ab 2 Uhr noch eine zweite Version von Machine Gun. Hier ist ein Song aus der Perspektive eines Wesens, das vor ewigen Zeiten schon einmal auf der Erde gelebt hat. Bei der Rückkehr will es Kontakt zu den Erdbewohnern aufnehmen. Angesichts einiger zivilisatorischer Fehlentwicklungen macht es sich Sorgen um den Planeten und um die Bewohner. Die Erde riecht verbrannt, aber vielleicht sei das ja nur ein Klimawechsel. Die neue Mutter Erde will das Wesen sehen von ganz nah. I just wanna know about your different lives. I heard some people fall. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I growing blind? Or is it just a remains for vibrations echoes long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before, the days of ice. And of course this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars displaced and the smell of a world that is burned. A smell of the world that is burned. Yeah, well, maybe maybe it's just a change of climate. I can take it, baby. I just want to see. So where do I purchase my ticket? I just like to have a ringside seat. I want to know about the new Mother Earth. I want to hear and see everything. I want to hear and see everything. I want to hear and see everything. Jimi Hendrix, Mitch Mitchell als Drummer mit Jazzbesen und Noel Redding am Bass. Up from the Skies heißt der Song, veröffentlicht erstmals auf der zweiten LP der Jimi Hendrix Experience. Axis Bold as Love heißt die Platte. Sie erschien in England im Dezember 1967. Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Ankunft in London als unbekannter Musiker war Jimi Hendrix damals ein internationaler Star geworden. Dass das nicht nur an seiner Musik lag, durfte klar sein. Clevere Vermarktung hat dabei sicher eine große Rolle gespielt und die ikonisch gewordene Bühnenshow von Hendrix zu erleben, und sei es nur im Film, war aufregend. Allerdings empfand Hendrix die Publikumserwartung an ihn, die diversen Posen bei jedem Konzert abzuliefern, später als Last. Auch heute noch staunenswert ist aber, welche stilistische Vielfalt seine Musik in diesem ersten Jahr zu bieten hatte. Allein schon auf seiner ersten LP gab es Blues, Hardrock, eine himmlische Ballade, Gitarrenexperimente und Jazz-Elemente, was Hendrix auch möglich wurde durch die Kompetenz seiner Begleiter Mitch Mitchell und Noel Redding und durch die Aufgeschlossenheit von Produzent Chess Chandler und der Tontechniker. Mit Mitte 20 hatte Jimi Hendrix schon x Songs geschrieben, die heute als Klassiker gelten und sogar ins Repertoire von Streichquartetten Eingang finden. Gerade eben ist zum Beispiel eine CD des Turtle Island String Quartets erschienen, mit diversen Neuarrangements von Hendrix-Nummern. Zu all dem kamen die klanglichen Neuerungen seines Gitarrenspiels, sie waren im wahrsten Sinne unerhört. Geräuschhafte Klänge und Feedback-Variationen konnten zu seinen Lebzeiten kein Gitarrist so genüsslich zelebrieren und musikalisch nutzen wie er. Aber neben den avantgardistischen Klangforschungen standen gleichberechtigt deutliche Traditionsbezüge zwischen Muddy Waters und Wes Montgomery. Hendrix war also mehr als ein Gitarrenvirtuose und singen konnte er auch wunderbar, wovon er selber, so heißt es, nicht so überzeugt war. Einer der ersten Nummern, bei denen Hendrix als Autor bzw. Co-Autor erwähnt wurde, stammt aus seiner Zeit als Begleitmusiker von Curtis Knight. Hornet's Nest heißt das Instrumental, aufgenommen wurde es Ende 1965 in New York. Thank you. Curtis Knight and the Squires mit Jimi Hendrix, Ende 1965. Hornet's Nest heißt die Nummer. Ein Ausschnitt aus einer Wiederveröffentlichung mit Curtis Knight Material aus dem Jahr 1996. Fälschlicherweise gibt das CD-Booklet Bandleader Knight und Organist Ed Dantis als Autoren an, obwohl Cesar De Becks und Harry Shapiros Hendrix Biografie schon 1990 Hendrix als Co-Komponist der Nummer ausgewiesen hatte. Aus der Zeit mit Curtis Knight stammte auch Hendrix Unterschrift unter einen lächerlich dotierten Plattenvertrag mit dem Produzenten Ed Chalpin. Der machte nach Hendrix Durchbruch seine Ansprüche geltend und erhielt zum Beispiel die Rechte an der Live-LP der Band of Gypsies mit Buddy Miles und Billy Cox. An den kurzen musikalischen Höhenflug der Band of Gypsies konnte ich schon im Januar dieses Jahres hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk erinnern, deshalb konzentriert sich diese Sendung auf Hendrix Aufnahmen mit Mitch Mitchell als Drummer. Hier sind zwei Nummern vom zweiten und dritten und damit letzten zu Hendrix Lebzeiten veröffentlichten Studioalben. Well, you've got me floating around and round, always up, you never let me down. The amazing thing, you turn me on naturally, and I kiss you when I please. You got me floating across and through. You made me float right on up to you. There's only one thing I need to really get to me there, is to hear you laugh without a care. What I'll say now, you got me floating, hey, round and round, round and round. You got me floating, never down. Whoa, hey, you got me floating, got me floating naturally, naturally. Heads over heels for you, and when the day melts down into a sleepy red glow, that's when my desires start to show. From He just coughed and changed the subject and said, "Oh, well, I think it might snow some." So I left him sipping his tea, and I jumped in my chair and run off to see just why and who could it be this time. Sisters and brothers, daddy's mother standing around crying. When I reached the scene, the flames were making a ghostly whine. So I stood on my horse's back and I screamed without a breath. I say, "Oh, baby, why did you burn your brother's house down?" Disgusted, so we paint red through the sky. I said the truth is straight ahead, so don't burn yourself instead. Try to learn instead of burn, hear what I say. So I finally rode away, but I'll never forget that day. Cause when I reached the valley, I looked way down across the way. A giant boat from space landed with eerie grace and came and taken all the dead away. To learn instead of burn. Jimi Hendrix mit einem Kommentar zu den Unruhen in amerikanischen Städten, bei denen etliche Häuser in Flammen aufgingen. 1965 gab es die Unruhen im Stadtteil Watts von Los Angeles, 1967 zum Beispiel in Detroit. House Burning Down heißt die mit dem Tango-Rhythmus bei den Strophen begleitete Nummer. Der Song ist von dem Doppelalbum Electric Ladyland, veröffentlicht im Herbst 1968. Den Basspart spielte Hendrix bei der Nummer selber, was kein Einzelfall war. Vermutlich einer der Gründe, weshalb Noel Redding zunehmend frustriert war und schließlich im Juni 69 die Band verließ. Hier sind Live-Aufnahmen aus dem Jahr 1968 mit Noel Redding und Mitch Mitchell. a red house over yonder. That's where my baby stays. Red house over yonder, baby. That's where my baby stays. Ain't been home to see my baby in about a 99 1/2 days. Something's wrong. The key won't unlock the door. Something's wrong, baby. Key won't unlock the door. My baby don't live here no Thank you. to stand next to you. So damn crazy. You say your mama ain't home and it ain't my concern. Don't play with me and you won't get burned. I have only one itch in his eye. Let me stand next to you. Next to you. Jimi Hendrix Experience Live am 18. Mai 1968 beim Miami Pop Festival. Fire heißt die Nummer. Bei dieser Version lässt sich Hendrix dazu hinreißen, auch noch über die Breaks der Strophe weiter Solo zu spielen. Und Noel Redding spielt auch besonders explosiv hier. Davor gab es einen Ausschnitt aus einem Konzert der Jimi Hendrix Experience im Winterland in San Francisco. 4 Abende hintereinander trat die Experience dort auf. Die anderen Acts des Abends waren Albert King, einer der Lieblingsgitarristen von Hendrix, und Big Brother and the Holding Company mit Janis Joplin. Zu hören war gerade der Blues Red House, eine Nummer, die Hendrix fast bei jeder Show spielte und jedes Mal neu erfand. Es gibt Versionen, die 12 Minuten sind und länger. Die hier vom Februar 1968 war eine der kürzesten, die auf Tonträger erhalten geblieben sind zumindest. Etwa 5 Minuten dauert sie. Veröffentlicht wurden die Mitschnitte der Konzerte in San Francisco und Miami in einer 6-CD-Box von Voodoo Child Records aus dem Jahr 2008, Rocking the USA Volume 1. Indiskretionen unter anderem vom Michael Jeffrey Estate brachten Fans auch die Möglichkeit, Hendrix über längere Zeit bei der Arbeit im Studio zu belauschen. Hier sind gute 5 Minuten von fast 40, die von einem Remake von Manish Boy und I'm a Man überliefert sind. Oh, I'm sorry, we start in F sharp, I'm sorry. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, yeah, yeah, yeah. Whoa, yeah. Everything gonna be all right this morning. Fellas said, when I was a young boy, at the age of 5, I had some of my pocket. Keep a whole lot of girls, I shouldn't say those words there. Anyway. Yeah. I had fever in my pocket. That's what I should say. Yeah, I'll say that. Yeah. beeping. Yeah, I say that. God damn it. Okay, here we go. One more time. Are y'all laughing at me, or are we all laughing together? No, I'm just kidding. That's mama music. Yeah. Mama. Turn on the tape so we can play some mama music. Rolling. Mama. Mama Hankin. Mama Hankin, take one. All right, everybody, here we go. One, two, three, four. Excuse me, my fault. Let's try it in E. Hit that chord in E. Well, four. Everything's gonna be all right this morning. Now when I was a young boy, at the age of five, I had something in my pocket. Keep a lot of drugs alive. Now I'm a man, made 21. Now, baby, I have a whole lot of fun. Cause I'm a man, 12 them. Right there. That's when you do that thing. And right there, that's when we come to this part right here, you know? Let's see if we can change the beat, or see if we can change something right here. See if you can come in with a chant right in this part. Because I'm a managed boy, you know, spill them. Okay, we'll try one more time. Bring it up a little higher. Is it all right to do this? You don't mind it? Okay, here we go. The big fat chord there. Keep it ringing really loud too, those cymbals, you know, at the beginning. You go one, two, three, four. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Everything's gonna be all right this morning. I'm a idea, okay? Zwei Nummern von Muddy Waters und Bo Diddley wurden gerade von Jimi Hendrix und Kollegen neu zusammengeschraubt, Manish Boy und I'm a Man. Die erste Soundcheck-Stunde in Memoriam Jimi Hendrix endet, wie sie begonnen hat, mit Jimi Hendrix als Meister zarter Töne. Eine Ballade, die im Sommer 1970 im eigenen Electric Lady Studio aufgenommen wurde, nur das Vibraphon von Buzzy Linhart wurde posthum hinzugefügt, Drifting.